Hörspiel Hölle von Michael Lenz. Die krallenartigen Hände zeigen in den Himmel. Ausgehöhlt, links würden sie etwas halten. Ausgehöhlt ist vielleicht Eier oder Schalen, aber das man Problem sieht ist nichts. Ja. Die Finger da sind wohnen aber so Leute nach drin. Oben da wohnen Leute in der die Figur. Schwärze die des schwebt Himmels. So. Klitzekleine Mond. Die anderen Finger es gibt krampfen. Zwar Finger, aber nicht das Ohr. Also es sind abgetrennte Ohren. Aber normal zu sein Kopf scheint fehlt, es nur ja zwei Nacht. Ohren mit dem Messer. Sieht also fallisch aus auch. Die Arme sind es gibt keine Arme. Er hat Nägeln oder es gibt so eine Leuchtkraft. Arme sind es bei mir nicht, es sind Beine. Also ein, zwei Beine und in dem Ei auch wieder so. Es gibt auch keine Lochpapier, beziehungsweise Kind, was wie auf einem Blatt Papier. Papier ist zu leben ist in der Mitte. Papier, was für ein Papier ist da oben, ja. Also Papier, ich glaube nicht, dass das so Papier ist. Das Ganze leuchtet. So ja, Zeichnung ist schwarz gemalt, also auch der Hintergrund. Schwarz, was man immer hat, wenn man die Augen zumacht. Schwarz. Ja. Schwarz ist hier nur der Großteil. Unten wird es immer heller. Ja. Also eigentlich da, wo es am schlimmsten ist, ist es aber am unten mal in die Tiefe. Aber unten drunter ist so eine Kachel. Kind schon. So wie, ich sage jetzt mal wie in einem schönen Badezimmer. Das ja. Helle, Menschen haben alle Proportionen auf die Kinder. Es ist aber kein schönes Badezimmer. Aber es sind eher so Kinder. Bis man feststellt, man sieht ja rechts und links sind auch das nee, eigene Durchrauschen die Leute, von die stehen da eher so ja. Backsteine. Und gar nicht, dem, was sie sich verhalten nee, sollen. Die eine kippt gerade nach hinten über ihr eigenes Rauschen des Blutes. So komisch, hat auch Gasteich. Keine Beine, die und ist ein eigener Geist. Oder so eine Mischung aus einem Musikinstrument. Und man hat keine Beine die Hände dafür. Und ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Durch einen krötenbesetzten Torbogen nee, schreitet eine unansehnliche Gestalt, mehr Tier als Mensch, eher umgekehrt. Ich mit rot-glühenden Augen also und rot einem vergitterten Hochofen mit glühenden Kohlen als Bauch, den ihr mit einem Reißverschluss versehenes schwarzes Gewand als dreieckiges Auge Gottes erscheinen lässt. Aber nur auf ihrem Kopf trägt sie einen grünen Turban, von dem nach also links denke, und rechts grüne, im oberen Drittel Türkis, mit Perlen bläulich. Verzierte Tücher wallen. Nee. Mit Muscheln, also das sind Tränen. Der Höllenbrand im Bauch schlägt durch ihr Haupt. Nee. Ihr Maul nicht. Hat sie weit aufgerissen. Es zeigt vier spitze Eckzähne vor dem feuerflammenden Schild. Als Zeremonienmeister trägt sie eine vierfache Sense, ja, das ist, er hat mit der sie mir vierfach das Wort im Mund herumdrehen wird. Die Gestalt klopft mit der Sense laut auf den Boden. Wieso denn laut? Die Gestalt kündigt etwas an. Ja, ich weiß nicht, was. Nachdem die Gesellschaft sich erhoben und dieses vernommen hat, verblasst die Gesellschaft wieder. Ich habe das hier arrangiert. Es ist mir ach, über nee. Den Kopf gewachsen. Du? Ich das glaube ich, das niemand. Merkt man auch. Ach, niemand. Zur Linken der Gestalt überfliegt so, die Protokollchefin angetan mit einem Moment. Roten Blechtopf ja, auf dem Kopf und so einem weißen umrandeten Zwicker, sogleich das Programm. Der Blechtopf, den habe ich ja dass auch schon mal sie, irgendwo der die Sachverhalte alltäglicher Umgang sind, in so rasender Geschwindigkeit okay. herunterbetet, so schnell ist das dass mir zu seiner Wiedergabe keine Zeit bleibt. Das Programm sieht gerade von einem Festessen einen kurzen Prozess vor, dessen Durchführung strengen Regeln folgen, dessen Ergebnis von vornherein feststeht. Die Schuld des Delinquenten ist erwiesen durch den Umstand, dass der Prozess stattfindet. Eine Anhörung des Delinquenten ist nicht vorgesehen, er meldet sich trotzdem. Die Honoration und der Dienstherr haben einen Anspruch darauf, bestens unterhalten zu werden. Thank you. Nicht also der Tod des Delinquenten, der zweifelsfrei feststeht, wäre bedauernswert, sondern allein die Inszenierung selbst könnte den Unmut der ihr Beiwohnenden auf sich ziehen. Um dieser Unannehmlichkeit vorzubeugen, werden die einzelnen Akte wiederholt geprobt, was insofern den Umstand, dass die Prozessordnung ein Spiegelbild der göttlichen Ordnung ist, widerspricht, als Gott auch nicht geprobt, sondern sich selbst nur ein wenig zurückgenommen hat. Denn ohne Selbstzurücknahme keine Schöpfung. Vielleicht frage ich mal andersrum. Ergreift mein Vater das Wort, während ihm aufgetragen wird. Ich schweige. Mein Teller bleibt leer. Was kann man denn nicht mehr finden? Fragt er. Was heißt nicht mehr, frage ich zurück, und mit jedem Wort, das aus meinem Munde kommt, verliere ich ein Körperteil. Wie ich sehe, sagt mein Vater, ist er kein unbeschriebenes Blatt mehr. Jawohl, sagt die Protokollführerin. Vorher war er irgendwer, jetzt ist er derselbe. Er hat jetzt Identität. Wessen hat er sich denn schuldig gemacht? Will mein Vater wissen. Sehen Sie, Ihr Sohn hat bizarre Fantasien, sagt die Protokollführerin. Meine Mutter also. Ich konnte mir doch denken, dass sie mir in den Rücken fällt. Sie hat mir doch alles erzählt, nicht ich ihr. Das sind doch Ihre Gedanken, nicht meine. Fantasien? Fragt mein Vater. Wenn es um Fantasien geht, ist mein Vater immer korrekt. Einmal hat er mir gesagt, wenn du solche Fantasien hast, brauchst du vielleicht Hilfe. Und da hat er den schulpsychologischen Dienst kommen lassen, der jedoch keine Fantasien entdecken konnte. Im Kopf Ihres Sohnes ist allerhand. Da zündet mal was nicht, hier zu viel. Diese Stelle hier ist ganz leer, dafür ist da hinten zu viel auf engem Raum. Aber Fantasien? Fehlanzeige. Sagt der Mann vom schulpsychologischen Dienst und verabschiedet sich. Da hast du es, sagt mein Vater. Nicht einmal Fantasien. Quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt. Ich zitiere das Verhörprotokoll, sagt die Protokollführerin. Oder täuscht das? Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich nehme es nicht persönlich. Ich nehme es überaus persönlich. Begründet. Unbegründet. Begründet, unbegründet. Sie verschwinden auf ewig. Ihr Mund ist ziemlich trocken. Oder täuscht das? Der Mund ist ein Keim. Der Mund ist ein Keim. Wir können Ihnen noch ganz anders. Ja, Sie weinen. Sie weinen. Bewusstsein und Lächeln. Sie weinen. Bewusstsein und Lächeln gehören zusammen. Wer sagte das? Jürgen Fuchs. Die Autorität geht von oben nach unten. ins Milieu rein und am anderen Ende aus dem Milieu wieder raus. Um am anderen Ende ins Milieu wieder reinzufallen und aus dem reingefallenen Milieu wieder rausgefallen reinzufallen. Worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Es geht immer um alles, im Kleinen, im Ganzen, im ganz Kleinen, immer um alles. Es gibt nichts Kleines, bei dem es nicht um alles geht. Bei allem Kleinen geht es um alles. Bei allem Kleinen geht es um alles. Alles ist immer überall wegschauen, ist schauen auf alles anderswo. Wo alles schon ist, wie überall reingefallen, rauszufallen geht es am anderen Ende wieder aus dem Milieu hinein, geht es am anderen Ende wieder aus dem Milieu in das Milieu hinein, aus dem herauszufallen, herein herauszufallen, in das Milieu hinein, aus dem Milieu herausgegangen, hinein, hinein, hineingegangen, heraus, hinein, hinaus, hereingefallen, herauszugefallen, hinein, in das Milieu hinein, herum. Es geht immer um alles. Im Kleinen, im Ganzen, im ganz Kleinen, im S gibt es nichts Kleines, nichts Kleineres, bei dem es nicht um alles ging. Alles Kleine ist schon nicht so klein, dass es nicht doch schon groß ist. Es ist zum Nicht-Übersehen, dass irgendwo da drüben ist. Im Ganzen, im Ganzen, im Ganzen, im Ganzen, im Ganzen, im Ganzen, im Ganz, Ganz, Ganzen, im Ganzen, Ganzen, das Ganze ist als alles Kleine zusammen, dass es nicht gibt als Kleineres, da es schon so riesig ist, dass ein Gesagtes sehe ich nicht, ein tatsächlich so bleibt es dabei. Das hier ist eine Wahrheitsbehörde, sagt mein Vater. Ich höre ja anderes, sagt mein Vater, in den Akten blätternd. Es gibt klare Beweise dafür, dass Ihr Sohn eine Verschwörung plant, sagt das Protokoll. Hören Sie einmal hier. Was heißt hier gesendet? Fragt Vater. Kaum hat er gesendet ausgesprochen, gerät er in einen stuporösen Zustand. Da höre ich... wie mein Vater langsam in den schwarzen Äther gezogen wird, bis er ganz in ihm verschwunden ist. Ach, armer Vater, seufze ich. Die Vorderseite ist die Rückseite. Vater ist im Schwarzen verschwunden. Sehen Sie, das meine ich, sagt der Mann vom schulpsychologischen Dienst. Ihr Sohn ist ein Verschwörer. Er hat sie verschwinden gemacht, gelöscht. Die Söhne löschen die Väter, sagt er. Ich bin sicher, es ist im Sinne Ihres Vaters, wenn wir nun den Prozess fortsetzen, auf den er schon so lange gewartet hat, sagt er. Wenn Sie jetzt das Wort Ratte sagen, wird die Eröffnung des Prozesses wiederholt. Wenn Sie das Wort Ratte nicht sagen, werden Sie sofort hingerichtet, sagt er. Die Wiederholung bedeutet die Möglichkeit, dass Vater zurückkommt. Schweige ich. Also, Ratte. Ratte. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Durch einen krötenbesetzten Torbogen schreitet eine unansehnliche Gestalt. Eine Ratte mit rotglühenden Augen und einem vergitterten Hochofen mit glühenden Kohlen als Bauch, den ihr mit einem Reißverschluss versehenes schwarzes Gewand als dreieckiges Auge Gottes erscheinen lässt. Auf ihrem Kopf trägt sie einen grünen Turban, von dem nach links und rechts grüne im oberen Drittel mit Perlen verzierte Tücher wallen. Der Höllenbrand im Bauch schlägt durch ihr Haupt. Ihr Maul hat sie weit aufgerissen. Es zeigt vier spitze Eckzähne vor dem feuerflammenden Schlund. Als Zeremonienmeister trägt sie eine vierfache Sense, die unschwer als der vierfache Schriftsinn zu erkennen ist, der uns das ganze Leben verleidet, der Kriege verursacht und im Tod eine Erlösung sehen lässt, der also mit einem Wort für alles Unrecht verantwortlich ist. Die Ratte klopft mit der Sense laut auf den Boden. Die Gestalt kündigt etwas an. Die Gesellschaft erhebt sich. Mechanisch. Zur Linken der Ratte, es ist übrigens Luzifer in Rattengestalt, überfliegt die Protokollchefin, angetan mit einem roten Blechtopf auf dem Kopf und einem weiß umrandeten Zwicker, sogleich das Programm, dass sie, der die Sachverhalte alltäglicher Umgang sind, in so rasender Geschwindigkeit herunterbetet, dass mir, aber hierüber ein anderes Mal. Das Programm sieht gerammt von einem Festessen einen kurzen Prozess vor, dessen Durchführung strengen Regeln folgen, dessen Ergebnis von vornherein feststeht. Die Schuld des Delinquenten ist erwiesen durch den Umstand, dass der Prozess stattfindet. Eine Anhörung des Delinquenten ist nicht vorgesehen. Er meldet sich trotzdem. Die Honoratioren und der Dienstherr haben einen Anspruch darauf, bestens unterhalten zu werden. Nicht also der Tod des Delinquenten, der zweifelsfrei feststeht, wäre bedauernswert, sondern allein die Inszenierung selbst könnte den Unmut der ihr Beiwohnenden auf sich ziehen. Um dieser Unannehmlichkeit vorzubeugen, werden die einzelnen Akte wiederholt geprobt, was insofern dem Umstand, dass die Prozessordnung ein Spiegelbild der göttlichen Ordnung ist, widerspricht, als Gott auch nicht geprobt, sondern sich selbst nur ein wenig zurückgenommen hat, denn ohne Selbstzurücknahme keine Schöpfung. Ich nehme das Wort Ratte zurück. Ich nehme das ins Protokoll auf, sagt die Protokollchefin. Allerdings ist eine Rücknahme der Wiederholung nicht vorgesehen. Augenbinde anlegen, abführen, ausziehen, mit einem Schwert durchbohren. Ich halte fest. Das Schwert dringt auf Höhe der Milz ein und tritt auf Höhe von Magen und Leber aus dem Körper wieder aus. Es geht durch bis zur Parierstange. Die Klinge des Schwertes ragt in die Luft, es ist kein Blut auf ihr zu sehen. Die Wucht des Hiebs hat ihren Sohn vom Boden gehoben, den er auch jetzt nicht berühren kann. Der Zeremonienmeister ist mit der Szene nicht einverstanden und lässt sie wiederholen. Insbesondere meine Haltung missfällt ihm, was er mit der Position des Schwertes begründet. Er lobt allerdings, dass kein Blut auf ihm zu sehen ist. Der Hieb des Schwertes müsse durchs Herz gehen, sagt er. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. durch einen krötenbesetzten Torbogen. Kein Torbogen, Vögel war ein Krötenbesetztes sowieso. Nein. Tür. Nee, die steht ja schon von vornherein da. Und ich würde schon sagen, kein Hochmesser schon mal. Das machen wir so nicht. Vielleicht eine Esse. Man sagt da immer tierähnlich, damit man den Mensch da aus dem Reißverschluss? Fadenkreuz. Nein, der war nicht grün, der war rot. Völlig naiv. Völlig naiv. Das sind Dinge so. Links und rechts vertauscht. Die Wahrheit ist ja, hey, Leute, die Wahrheit ist, das ist, man kann das gar nicht darstellen. Und das und ist hier ja auch mal zu sagen, man kann Zahlen das gar nicht darstellen. Nee, das sind keine Zahlen. Als Zeremonienmeister trägt sie eine vierfache Sense, mit der sie mir vierfach das Wort im Mund herumdrehen wird. Die Gestalt klopft mit der Sense laut auf den Boden. Die Gestalt kündigt etwas an. An. Schlägt durch. Der Maul hat sie weit. Das zeigt sich drei. Auf dem Kopf auch trägt sie. Und zeigt eine Meister. Nachdem die Gesellschaft sich erhoben und dieses vernommen hat, verblasst die Gesellschaft wieder. Hinter meinem Rücken, in etwa 3 Metern Höhe, schwebt nun ein nackter Mensch, auf dessen Achillessehnen die Schwertspitze zielt. Gehalten wird dieser Mensch von einer scharfkralligen Chimäre, die kaum von der Nacht zu unterscheiden ist. Die Chimäre trägt Züge der Ratte. Die Nacht ist ihr immerwährender Diener. Soll ich den anderen sehen können mit verbundenen Augen hinter meinem Rücken? Es bin ich selbst. Ich spüre mich in meinem Rücken. Ich lebe mit dem Schwert, das mich zu Boden zieht und bin, festgekrallt, stets im Begriff, zugleich in luftige Regionen zu entschweben. Ich bin immer kurz vor dem Tod und mit dem Leben schon gestorben. Es ist nichts als ewige Rache des Göttlichen. Das haben wir Augustinus und Gregor dem Großen zu verdanken, sagte mein Vater vor Jahren. Und jetzt verstehe ich das. Ich spüre es. Die momentane Konstellation reicht der Ratte nicht. Alle Bemühungen, das Öl vom Holz zu lösen, scheitern jedoch, so dass Lucifer beschließt, das Bestehende solle bestehen bleiben und bloß ergänzt werden. Ist es nicht erstaunlich, wie die Kunst versucht, jahrhundertealte Widersprüche der kirchlichen Lehre durch Gleichzeitigkeit zu lösen? Auf Geheiß der Ratte soll die Chimäre den Verurteilten, niemand, den Sohn, ins Feuer werfen, in das die Menschen von oben durch eine trichterförmige Öffnung hinabgleiten. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Die Öffnung ist als Kuppel einem roten Zirkuszelt aufgesetzt, Kupola, in dessen Inneren das Feuer bis durch die Kuppel hindurch schlodert. Aber und nun bin ich auch der Nackte, so von wegen über in der Kuppel steckt. Aus meinem Hintern ragt eine silberne Fanfare, an der ein schwarzes Gonfanon mit drei Hängeln befestigt. Was sind denn Hängel? Das ist nicht die Osterfahne als Triumphzeichen über den Tod. Das ist die Fahne des Todes. Die Fanfare soll wohl meine einen schlechten Ruf hinaus posaunen, dass alle Welt hören kann. Ich halte sie mit meinen Händen, die sie nicht hinten rausziehen können. Meine Hände finden sich an meinen Beinen, als wären die Beine die Arme und mein Hinterteil mein Gesicht, von dem die Beine als Arme, Hals und Schulterlos abgehen. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass ich die Fanfare nicht freiwillig blase. Ich verstehe nicht überhaupt, wer die Bläser die Blase. Es ist mehr ein Bellen oder Husten, das hat er immer schon gerne gemacht. Ich habe es weit gebracht. Ich bin der Fanfare hustende Herold Luzifos, der den Tod bringt. Ich bin immer noch nicht zufrieden, sagt die Ratte. Wenn der Leib mit einem Schwert durchbohrt, dann in die Luft emporgehoben wurde und kopfüber durchs Feuer gegangen ist, soll er von meinem Diener aus dem Feuer herausgezogen und über den Balkon oberhalb des Torbogens zur erneuten Verlesung seiner Sünden abgeführt werden. Rechts von ihm soll ein Trio, bestehend aus Schalmei, Sackpfeife und Harfe, das von einer Chimäre zu singende Sündenregister begleiten. Und so geschieht es. Die Chimäre zerrt mich aus dem Feuer, das mir äußerlich nichts angetan hat. Meine Haut ist rosig. Ich fühle mich erfrischt wie nach einem Saunagang. Wie eine Puppe hänge ich am ausgestreckten Arm der Kreatur, die pechschwarz ist wie die Ratte. Im Gegensatz zu den Rattenbeinen Luzifers sind auch ihre kräftigen Beine schwarz. Sie hat aber keine Freude an ihrem Püppchen, sondern möchte es so schnell wie möglich loswerden. Sie zieht mich hinter sich her, ganz leicht bin ich, nimmt Schwung und schleudert mich über die Brüstung, von der ich als Frau in den Armen einer anderen Chimäre lande, die mit weit aufgerissenem Maul sogleich beginnt, aus dem aufgeschlagenen Sündenregister vorzulesen, wobei sie mit ihren langen, spitzen Fingern die Zeilen entlang fährt. Auch sie hat einen roten Helm auf dem Kopf, von dem ein roter Schleier hinunterwallt und den Boden bedeckt. Auf dem Schleier haben, wie von der Ratte geheißen, die Musiker Platz genommen, die das Verlesen der Sünden begleiten. Das tun sie auf eine so eintönige wie beunruhigende Weise. Ich hab eine Badehose geklaut. Ich bin in so einen Laden rein, da war ich vielleicht 10 und wollte unbedingt was klauen. Kannst du am Punkt kommen? Badehose ist okay. Ich finde auch, also und was, ist ja was schon, machen wir nochmal? Er ist ja 10 Jahre alt. Wir bieten was anderes an, oder wie? Ja, wir können was anderes anbieten. Wir können aber auch sagen, Reicht. Es reicht. Ach so, ja. Ach so, ich dachte, okay. Wir sind jetzt schon mittendrin. Nee, war aber noch. Nee, wir sind mittendrin. Ah, ja. Das hat nur der Gunnar nicht gemacht. Nee, Badehose, ja? Ja. Okay. Also ich hatte eine... Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nee, kannst du auf den Punkt kommen jetzt. Ich hatte eine Badehose geklaut. Und kannst du mal aus dem Punkt kommen jetzt? Nee, was war denn die Sünde jetzt? Ja, man soll es doch nicht stehlen. Nee, mach andere. Was? Gunnar, was sagst du? Hä, was? Andere Sünde. Ja, andere Sünde. Nee, welche? Welche? Ja, Gitarre geklaut. Gitarre. Aber wie alt warst du da? Das ist ja jetzt der Punkt. Also, ja, aber ich finde Klauen nicht so interessant. 10 Gibt's Jahre nicht? Ist jetzt nicht so das Alter, wo man das noch Sünde, Gitarre, wo man so, das schon nee, Sünde nee, nennen kann. Nee, Klauen, du sollst nicht stehlen, ist okay, aber was ist jetzt mit so ja, Töten? Ja, mit Ehebruch kann ich nicht dienen. Das ehrlich nicht? Nee. Was mit 10? Da sitze ich also auf dem Boden, von der Chimäre umarmt, die mir mit wachsendem Eifer das Singen beibringen möchte. Ich solle meine eigenen Sünden singen, denn wer singt, merke es sich besser. Ruprecht lässt mich in einen großen Sack schauen. Im Sack brennt es lichterloh. Gesichter schmelzen vor meinen Augen. Klägliche Stimmchen sind zu vernehmen. Die im Sack schwimmende Pulpe scheint von einem großen Suppenlöffel umgerührt zu werden. Alles geht im Kreis. Taucht auf, geht wieder unter. Gesichter schauen mich an. Haare stehen in Flammen. Alles brennt. Verbrennt aber nicht. Die in der Pulpe schwimmenden Kerlchen rufen meinen Namen. Halb flehend, halb neckisch. Das Schlagen von Nägeln in Holz ist zu hören. Jetzt wird an einem Querbalken hängend ein kleiner Junge hochgehoben, an den er mit ausgebreiteten Armen festgenagelt wird. Die langen Eisennägel werden durch Elle und Speiche getrieben, sodass sie das Gewicht des Körpers am Kreuz tragen können. Schau gut hin, sagt Ruprecht, und ich schaue hin. Du musst ihn ganz lange ansehen, sagt er, und ich sehe ihn ganz lange an. Hier kann ich sehen und somit bezeugen, wie der mittig geschlitzte Querbalken von zwei auf Fußbänkchen stehenden Vollstreckungsgehilfen passgenau auf den Zapfen am oberen Ende des Pfahls gesetzt wird, der in ganzer Länge aus der Pulpe ragt. Der Exactor Mortis und sein Quaternio, von denen bei Androhung der Todesstrafe niemand seinen Dienst quittieren oder dem Gekreuzigten zur Flucht verhelfen darf, haben nach getaner Arbeit das Kreuz zu bewachen, bis der Sterbende ordnungsgemäß zu Tode gekommen ist. Das kann Tage dauern. Mach das Sitzbänkchen weg, rufen einige, die das falsche Spiel mit diesem Requisit durchschaut haben, das die Qual nur verlängert. Auf wen kann der Gekreuzigte noch hoffen, wenn doch augenscheinlich Gott nicht im Spiel ist? Der Vater hat ihn ja dem Knecht Ruprecht überantwortet. Das Sitzbänkchen aber bleibt. Brecht ihm die Beine! Rufen da die Schaulustigen, die der Schrecken an den Ort des Geschehens kettet. Auch hierzu machen die Bewacher keine Anstalten. Ihnen ist befohlen worden, den Jungen rekordlang leiden zu lassen. Aus dem Jungen wird in wenigen Minuten ein Mann, dem die Nägel in Ellbogen und Knie wandern. Der Mann ist 1,91 Meter groß. Das Kreuz ist 2,50 Meter hoch. Die Vorstellung, dass nur 59 Zentimeter fehlen und seine Zehen würden die Pulpe berühren, macht mir mehr zu schaffen, als den Gekreuzigten leiden zu wissen. Ich versuche, diesen Gedanken zu verbergen, ihn ungedacht zu machen, dass man ihn mir nicht vom Gesicht ablesen kann, als ich bemerke, dass der Mann mich vom Kreuz herab beobachtet. Es wäre von besonderem Reiz, fehlte seinen Zehen nur 1 Millimeter. Da senkt sich das Kreuz und die Zehen des Mannes verfehlen die Pulpe um 1 Millimeter. Der Mann versucht, diese Distanz zu überwinden, als wäre das ein letztes großes Erfolgserlebnis, das ihn beruhigter sterben ließe, ein Triumph über den Tod. Schau gut hin, sagt Ruprecht. Es wird ihm nicht gelingen. Dann versinkt das Kreuz in der Pulpe. Das Bild aber bleibt, der Millimeter, der den Unterschied macht. Die Kreuzigung des Jungen lässt den guten Willen des Vaters erkennen, ihn auf dem schwersten Wege aus der Welt zu schaffen. Das Jenseits wird diesen Willen wohl anerkennen. Der Schmerz des Gekreuzigten, sein Brüllen, ist die Anrufung des Jenseits, das die Ohren aller hören, welch gute Verbindung der Vater zu ihm hat. Derjenige, der die Kreuzigung vollzieht, hat keine Miene zu verziehen, muss den Gekreuzigten aber bis zu seinem Tod bewachen, damit niemand ihn befreit, und nach seinem Tod muss er ihn weiterhin bewachen, damit er nicht beerdigt, sondern von den Vögeln gefressen wird, weil ihm kein Grab gebührt, und wehe ihm, die Vögel kommen nicht, dann kommt er selbst hinauf. Schau doch, er hängt ganz entblößt. Betrübt, geängstigt, ungetröst, voller Beulen, voller Wunden, ungepflegt und unverbunden. Die Glieder alle sind zerdehnt, der Mund steht offen, lächst und gähnt. Die Lippen wie Korallen sind verblasst, beschmitzt mit Gallen. Sein huldenreiches Angesicht kann man vom Blut erkennen nicht. Seine Stirn ist ganz zerstochen und die Augen sind gebrochen. Wir wollen die Gangart verschärfen, sagt Ruprecht und blättert die Seite um. Singe mir nun die Ausdünstungen eines gewissen Kardinals von Espe, der die Sache genauer fasst und an Deutlichkeit nichts vermissen lässt. Ich kann das kaum entziffern, die Schrift ist zu alt. Das Entziffern, entgegnet Ruprecht, ist das A und O. A und O sind aber keine Ziffern. Erstens ist das eine Redensart, sagt Ruprecht. Zweitens stimmt das nicht. Starre ich die Wörter nur lange genug an, öffnen sie sich wie Tulpen und geben sich zu erkennen. Einige wenige sind mir unbekannt. Sein Haupt von feinstem Gold die vor ist nicht ist vorwärts entricht und Rosen und Vollbeulen Mitte. Die Taubenaugen sind mit Speichel zugekleidet. Von Scherg und Hund zugeleibt, verkerber und unmächtiges ohnmächtiges Winseln. Die Heulen. Die Heulen auf seinem Rücken, weil ihm die Daumen leben. Für Bestien und für der Bitte. Sein Knaben und sein durch den Fleisch. Haben sein Rad, schwarzes Haar, von dem steht der Glieder, Elfenbein, getroffen, beckt durch geronnen Blut, durchgeronnen Blut ist an einem Spiele strömen, und Sternen von Tauschläffen, wo eitel Brunnenschlamm kreilen, muss Rück und Hals für seines Kreuzes reiten, die Hände und Füße, dass seine der, Nadel, als niemand das Leben was heil sei, voll und mehr als Bannern was man kann. Luft gehängt. Man kann die Finger zählen auf den Zehen, der alles Mund Fleisch wird, der Balkan und der in dem ist der Knecht im Herrn, in dem der Knecht Granaten schmecken, wird mit die Sonne, die Slupf, mit die Wahrheit und Gall und sich Verleumdung lassen richtet. Erblasse, tranget, Gottes Vater, die Armen, die Luft mit Dornen, Himmel, ausgespielt. Seiner Nase sind von verzweifelten Triefrat mit Spiegel ausgezerrt, schwarz. Um die Beine, die dem Tor liegen, abzuzeichnen, zermürbt Narbendell und übermannet vorwiegend Schweiß und Blut sind bis aufs Mark und durchhüllt Pomade was Hässlicheres, ja, was ja, kann Schöneres ihm sein. Gebricht ein Tuch des Blutschweiß abzuwischen, den ihm die Höllenangst aus Knoch und Adern presst. Der dessen Manna muss die ganze Welt erfrische, muss nachsehen, dass man ihn für durfte sterb bläst, sein Antlitz, für dem sich die Seraphim erschüttert. Das. Jesu Kreuzigung reimt sich auf die Aufzählung seiner Körperteile ordentlich von oben nach unten. Wie schön das Schreckliche doch klingt, wenn die Rhetorik das Zepter führt. Ruprecht kann es gar nicht erwarten, weiter im Schmerz zu blättern. Es kann noch Ärger kommen, sagt er. Die wahre Jesu-Minne kennt kein Innen und Außen. Sie weiß auch über die Wirkung der Kreuzigung auf die unsichtbaren Organe. Die wahre Jesu-Minne, sagt er, hat immer recht, selbst wenn die Medizin nur den Kopf schütteln kann. Oder Zeugen, die wohl nur anhand einer Vivisektion überprüfbaren Einzelheiten von großer Belesenheit und das Gedicht weiß mehr, als die Forschung zur Physiologie der Kreuzigung noch bis vor kurzem wusste? Die Chimäre droht vor Entzücken zu vergehen, als ich die folgenden mühsam abgeschriebenen Zeilen singe. Es arbeiteten alle Glieder, es krachte das Herze in Daransteckung aller Kräfte. Es rungen alle Adern und Kräfte alles Eingeweides und trieben ihr Vermögen heraus. Das Hirn vertrocknete seine Feuchtigkeit, das Hirnhäutlein zersprang fast darob. Die Augenhäutlein und Gläslein verschmelzten ihre Säfte. Die Ohren verruckten ihre Gehörwerkzeuge, der Nasluftröhrlein schossen mit Blut an, die Gurgel ward von heraufsteigenden Dämpfen erstöcket, das Äderlein der Zunge wollte vor Anziehung abreißen. Die Zähne vor Schmerzen knirschen und ausfallen, was täte erst das Herze? Das wollte vor tausend Qualen brechen, zerspringen und vergehen vor starker Bewegung und Zwang und Drang, den es leiden musste. Der Magen verschrumpfte, die Leber zerging, das Milz ward versteinert. Die Nieren zerschmolzen, das Mark in Beinen schwunde und verzockte sich vor lauter Ringen und Bewegen und unleidlichen Schmerzen. Pornografie der Innereien. Wie sieht denn dein Vorschlag aus, die Passion Jesu zu beschreiben? Hier ist er. Christus wurde gekreuzigt. Er hat gelitten und ist gestorben. Thank you. Das Kreuz mitsamt Körper ist aus der Wohnzimmerwand der Eltern herausgewachsen. Jahrelang habe ich gedacht, das kleine Glasgefäß unterhalb der Füße sei das Wasser, mit dem Jesus ab und an gewaschen werden müsse. Oder es sei sein Schweiß, der sich nachts, wenn alle schlafen, dort sammelt. Also wusch ich ihn mit seinem Schweiß. Eines Tages war das Kreuz von der Wand gefallen. Unser Wellensittich hatte wie jeden Tag aus dem Glas zu trinken versucht. Der Nagel konnte das Ensemble nicht mehr halten. Beim Aufprall auf den Boden löste sich der Korpus vom Kreuz und ging in Stücke, über denen aufgeregt der Vogel flatterte. Vom Wasser konnte er noch einen Schluck nehmen, bevor es im Parkett versickerte. Er setzte sich auf das Knie des Heilands, machte sein Geschäft und flog schließlich auf den rechten Flügel der in die Wand laufenden Schiebetür, wo er im Verborgenen seinem Legezwang nachkam. Die Familie hatte den Vogel bei einem katholischen Kirchenfest gewonnen. Monatelang war er allein in seinem Käfig geblieben. Der gütig dreinblickende Jesus im Wandeck war sein permanenter Begleiter. In ihn muss das Tier sich verguckt haben. Ihn bestieg es beim täglichen Freiflug, deckte ihn mit Kot ein, bis sich ein großer Kotballen auf seinem Haupt angesammelt hatte, schlug den Schnabel in sein Gesicht. Durch das zwanghafte Eierlegen völlig ausgezehrt, brach der Vogel kaum eine Woche, nachdem sein Bräutigam von der Wand gefallen war, zusammen und verstarb. Jetzt deutet die Figur auf den Torbogen, aus dem in diesem Moment die Ratte heraustritt, alles ringsum in Augenschein nimmt und sich gemächlichen Schrittes der Chimäre nähert. So können wir es nicht lassen. Bitte von vorn. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. 5 Stationen hat sein Kreuzweg, sagt Luzifer. Von nun an geht er im Kreis. Ich bin die 5 Flügel der Windmühle. Meiner Auferstehung steht nichts im Weg, außer es kommt nicht genug Wind auf. Sollte man Eli, Eli, Lema, Sabachthani nicht einfach mit deshalb übersetzen? So können wir es nicht lassen. Bitte von vorn. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Das Protokoll wie folgt. Der ganze Körper gespickt mit Dornensplittern. Überall Wundmale der Flagellation. Aufgeplatzte und herausgerissene Haut. Löcher, Risse, Hämatome. Die Hände sind verdreht, die Finger krallenartig nach oben gebogen. Aus der Seite fließt Blut und Blut rinnt von Stirn und Schläfen. Der Mund ist schlecht gemalt, er scheint mehrfach überarbeitet worden zu sein, bis er ganz verdorben war. In der Schrägsicht zerfällt die Tafel mit der überlebensgroßen Figur, die nur auf einer Leiter stehend zu meistern war, wieder in ihre 26 Lindenbretter, aus denen sie gefertigt wurde. Ich stelle mir vor, der Maler ist auf der Tafel herumgekrochen und hat beinahe für jeden Pinselstrich die Richtung gewechselt. Im Taumel der Anstrengung hat er den Mund am unteren Ende des ersten Bilddrittels verkehrt herum gemalt, was er erst zu bemerken vorgab, als er die Auftragsarbeit überreichte. Dass der Mund nun grimassierend verzogen ist, verkaufte er als Steigerung des Ausdrucks, eines dergestalt in der Kunst bis dahin nicht dagewesenen Schmerzensmannes. Nicht aber die Verdrehung von Ober- und Unterlippe ist es, die den Mund in ein so aus dem Bild fallendes Licht rückt. Es ist vielmehr die Blutleere der Lippen, von der die Kunst der Zeit noch nichts gesehen hatte. Ist an dieser Figur doch die Versehrtheit des ganzen Menschen ablesbar und nicht mehr nur die Sinnbildhaftigkeit dieser Versehrtheit. Der Blick ist ungehindert freigegeben auf einen in Verwesung begriffenen Leichnam, dessen Bauch so nach innen gezogen ist, dass er noch im Verwesen an den Rücken wachsen wird. Seine Arme, knorrige Olivenbaumstämme, scheinen beim Betrachten immer länger zu werden. Seine Oberschenkel mit ihren Wundmalen sind Essiggurkengewächse. Der Korpus wird langsam zu Holz, weshalb es an den Kreuzen keines Korpus bedarf. So können wir es nicht lassen. Bitte von vorn. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Durch einen krötenbesetzten Torbogen schreitet eine unansehnliche Gestalt. Mehr Tier als Mensch, ja, mit rotglühenden Augen und einem vergitterten Hochofen mit glühenden Kohlen als nee, Bauch. Das ist kein Hochofen. Den ihr mit einem Reißverschluss versehenes schwarzes Gewand als dreieckiges Auge Gottes erscheint. Grünlich schmutzig. Auf ihrem Kopf trägt sie einen grünen Turban, von dem nach links und rechts grüne, im oberen Drittel mit Perlen verzierte Tücher wallen. Richtig, aber dann der Höllenbrand im Bauch schlägt durch ihr Haupt. Ihr Maul hat sie weit aufgerissen. Durch das Haupt? Nein, es durch zeigt den Bauch. Vier spitze Eckzähne nee, vor dem feuerflammenden Schluss. Als Zeremonienmeister trägt sie eine vierfache Sense, mit der sie mir vierfach das Wort im Mund herumdrehen wird. Die Gestalt klopft mit der Sense laut auf den Boden. Ich höre nichts. Die Gestalt kündigt etwas an. Na, Savatz. Die Quavatwort sens. Zen Eck. Der Zegott nen schien stlel auf mnen gitten o. Nachdem die Gesellschaft sich erhoben und dieses vernommen hat, verblasst die Gesellschaft wieder. Zur Linken der Gestalt überfliegt ja, die Protokollchefin, angetan oder? Mit einem roten Flechtopf auf dem so. Kopf und einem weiß umrandeten Zwicker, sogleich das Programm. Dass sie, der die Sachverhalte so. Alltäglicher Umgang sind, in so rasender Geschwindigkeit herunterbetet, so dass mir zu seiner Wiedergabe keine Zeit bleibt. Das Programm sieht gerade von einem Festessen einen kurzen Prozess vor, dessen durchführungsstrengen Regeln folgt, dessen Ergebnis von vornherein feststeht. Die Schuld des Delinquenten ist erwiesen durch den Umstand, dass der Prozess stattfindet. Eine Anhörung des Delinquenten ist nicht vorgesehen. Er meldet sich trotzdem, die Honoration und der Dienstherr haben einen Anspruch darauf, bestens unterhalten zu werden. Vielleicht frage ich mal andersrum. Ergreift mein Vater das Wort, während ihm aufgetragen wird. Ich schweige. Mein Teller bleibt leer. Was kann man denn nicht mehr finden? Fragt er. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben. Im Namen Luzifers ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird zu immerwährender Dunkelkammer seiner Kindheit verurteilt. In dieser Kammer, unter dem Dach seines Elternhauses, wird er kaum stehen können. Allein die Bibel, ein Schuhkarton, der Holz-Jesus, der Perlmutt-Jesus und der rote Plattenspieler seiner Kindheit mitsamt der Johannespassion von Johannes Sebastian Bach sollen ihm bleiben. Hier das Protokoll all seiner restlichen Tage, die immer sein werden. Er stellt den grün phosphoreszierenden Perlmutt-Jesus, der auf einer Golgatha-Muschel steht und nachts so hell leuchtet, dass er seine Umgebung verstrahlt, auf einen Schuhkartonaltar. führt den Tonabnehmer des roten Plastikplattenspielers, dessen Boxen als Abdeckung dienen, in Millimetergeschwindigkeit an die einzige Schallplatte, die er besitzt, setzt die Nadel genauso oft neben die Platte, wie er sie über sie zieht. Die Platte wird mit der Zeit ganz stumpf klingen. Die Nadel wird sich an einer Stelle so tief ins Eis graben, dass sie immer darin hängen bleibt. Zu welcher Passionsmesse wäre Jesus wohl am liebsten aufgetreten? Im Schein des Selbstleuchters wird alles zu Kitsch werden. Aber er, der Verurteilte, wird diesen Kitsch lieben, der die Körpergrenzen auflöst, ihn Dinge empfinden lassen wird, die er nie gesehen hat. Ihm wird der Grünstrahlende nicht mehr reichen, der sich im Schutz einer Muschel seinen Anbetern zeigt. Er kann vom Kreuz nicht deutlich unterschieden werden, hat kein Antlitz. Und ist nur ein ins Kreuz versenkter, körperloser Westentaschen-Jesus. Er wird den Gekreuzigten selbst kreuzigen wollen. Also kreuzigt er den vom österreichischen Bildhauer Kurt Sammler geschnitzten Christus, der jahrelang im Schlafzimmer seiner Eltern über der Wäschekommode hing. Seinen schön gestalteten Korpus wird er durch geschicktes Drehen und Ziehen von seinem Kreuz lösen können. Er misst etwa 30 Zentimeter, sein Haupt begrenzt eine Dornenkrone, die ihm blitzartig einschießende Schmerzen verursacht und Tränen in die Augen zu treiben scheint. So ausdrucksstark ist dem Künstler das Antlitz gelungen, dass man die Quelle jeden Schmerzes zu orten vermeint. Die Füße, deren Sehnen man mit dem Finger nachfahren kann, sind übereinander genagelt. Die weit auseinandergebreiteten Arme fachgerecht zwischen Elle und Speiche ans Kreuz geschlagen. Und nur die Nägel halten den Körper am Kreuz. Der Stich mit der Lanze in die Seite ließ ihn sich nach rechts krümmen. Aber war er da nicht schon tot? Oder war im Essig ein Narkotikum, das ihn betäubt, das Martyrium überstehen ließ? Hat er also die Römer täuschen können und ist am dritten Tage tatsächlich wieder auferstanden? Es besteht Aussicht, dass der Tod erst nach Tagen eintritt. Die Gekreuzigten sind langen Qualen ausgesetzt. Wer kann, bleibt vor Ort und lässt sich das Spektakel nicht entgehen. Dann läuft der Herzbeutel mit Blutserum voll und droht, das Herz zu zerquetschen. Gleichzeitig vertrocknet der Gekreuzigte innerlich. Das Herz will pumpen, was nicht mehr zu pumpen ist. Die Zellen dürsten, der Körper hängt sich aus. Fehlt das Supedaneum, wird es niemandem gelingen, sich in gekreuzigter Position hochzustemmen. Es fehlt die Kraft dazu. Die verkrampften und zuckenden Unterschenkel verlangen selbst nach Entlastung. Sie können den Körper nicht aufrichten. Die Knie schmerzen alsbald. Von den Schultern und Handgelenken ganz zu schweigen. Infolge der verletzten Nerven verstärkt jeder Versuch, sich zu bewegen, die Qual. Das Körpergewicht wird größtenteils von den am Kreuz ausgestreckten Armen getragen, die sich schnell anfühlen, als würden sie ausgerissen. All diese Pein vollzieht sich in Permanenz. Entlastung kann vom Gekreuzigten nicht herbeigeführt werden. Durch die Geißelung mit dem Flagrum und die Nagelung der Arme und Füße hat der Gekreuzigte viel Blut verloren. Infolge der Verminderung der Blutmenge, die im Körper zirkuliert, hat er einen Schock erlitten. Der Puls ist zeitweise kaum zu ertasten, dann wieder rast das Herz, er schwitzt Blut, sein Herzbeutel entzündet sich, unerträgliche Schmerzen durchziehen seine Brust, die er durch Kurzatmigkeit zu verringern versucht. Nach Luft ringt er aber nicht, in der Not hyperventiliert er höchstens. Für all das findet Jesus in den Psalmen viel stärkere Worte. Von Ersticken jedoch kann keine Rede sein. Der Zweck der Peitschenhiebe besteht darin, dass die Haut des Rückens in Fetzen herunterhängt und der zerstörte Rücken zusätzliche Pein bereitet, wenn der Gekreuzigte am Pfahl hängt. Dem kann bei seinem Jesus nachgeholfen werden. Je niedriger die Überwindungsschwelle des Materials, desto geringer der künstlerische Wert. Jetzt aber ist der Verurteilte vor richtige Herausforderungen gestellt. Jesus ist bereits fertig geschnitzt. In seinen Händen ist er kurz davor, wieder aufzuerstehen. Es muss nur die Rückenpartie nachgebessert werden. Der Verurteilte verhört ihn. Er macht ihm klar, dass sein Auftrag so nicht in Erfüllung gehen könne. Er wird folgende Fragen stellen. Bist du nicht gegeißelt worden mit der kurzen Knochen- und bleibewehrten Peitsche? Wie ist denn dein Rücken so schnell wieder verheilt? Der Verurteilte stellt sich vor, die Geißelung in der Philharmonie nachzuholen. Vor geladenem Publikum. Dem Publikum wird mit der Eintrittskarte ein Zettel folgenden Inhalts ausgehändigt. Die Wehen des Heiligen Geistes dürfen durch Husten nicht gestört werden. Deshalb werden an der Garderobe Kräuterbonbons und Stofftaschentücher mit aufgedrucktem Konterfei des Turiner Grabtuches ausgehändigt. Die Aufführung ist kurz. 16 Rezitative, Choräle und Arien werden übersprungen. Die Geißelung dauert 51 geschlagene Noten der Singstimme. Die Geißelung des Holz-Jesus erfolgt vorwiegend in Halb- und Ganztonschritten. Ihr seid wie die Ameisen, die alle nur durch den Einzelnen sind, der nichts ist. Dieses Nichts scheint durch, und in dieses Nichts kehren wir zurück. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben! Hörspiel Hölle von Michael Lenz. Mit Sophia Siebert, Uli Winters, Michael Lenz, Gunnar Geiße. Komposition Gunnar Geiße. Sopran, Alt- und Baritonsaxophon Michael Lenz. Realisation Michael Lenz. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Katharina Agathos. Sie hören Bayern 2. Dieses Hörspiel und weitere Podcasts finden Sie bei uns im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks, hörspielpool.de. Dort können Sie auch den Newsletter der Redaktion Hörspiel und Medienkunst abonnieren, um informiert zu bleiben. Hörspiel Artmix, am Mikrofon Ralf Hohmann. Die nächste knappe halbe Stunde möchte ich mich erneut der Kreativität widmen. In einer lockeren Reihe fokussiert der Hörspiel Artmix die Bedingungen der künstlerischen Produktion heute. Was ist neu? Was hat sich verändert? Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung. Zum Beispiel, was den Stellenwert oder die Entwicklung der Kreativität betrifft. Aus Anlass der Ursendung von Hörspiel Hölle von Michael Lenz möchte ich noch eine weitere Frage anschließen. Was kann heutzutage unter den Vorzeichen eines durch das Internet globalisierten Wissens noch als allgemeingültig vorausgesetzt werden? Das Gespräch mit dem Autor von Hörspiel Hölle, Michael Lenz, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Von der bildenden Kunst her wissen wir von den Museen, dass die festgestellt haben, manchmal versteht ihr Publikum biblische Darstellung gar nicht mehr. Und dann wird mit Hilfe von Kunstvermittlung zum Beispiel erklärt, warum der Apfel und die Schlange da neben diesen beiden Leuten steht auf dem Bild. Wie ist es da bei Ihnen? Können Sie sich denn überhaupt noch darauf verlassen, dass solche biblischen Anspielungen verstanden werden? Ob man nun katholisch oder protestantisch erzogen ist, die Ikonografie der Hölle ist ja allgemeingut, ist ein Allgemeinplatz und sicherlich gehört das zu einem der am besten ausstaffierten Bildräume der Imagination, die es überhaupt gibt. Da hat jeder etwas beizutragen, jeder hat eine Vision, wie es da aussieht, wie es sich anfühlt, warum es diesen Ort gibt, wo der Ort ist, ob das eine Heterotopie im Sinne Foucaults ist, die eigentlich positiv zu besetzen wäre, weil sie aus den gesamten Herrschaftszusammenhängen raus ausgenommen ist oder ob es nun mitten im Leben ist, ja, wie bei Rilke, der Tod, der mitten im Leben ist, oder ob es etwas ganz Fernes ist, woran man heute nicht mehr glaubt. Es ist weder unten noch oben, sondern es ist nirgends, ja, sondern nur eben in der Imagination, in der Bildvorstellung. Ich glaube, über kaum etwas kann man so schnell ins Gespräch kommen wie über diesen Topos Hölle. Ja, kann ich sagen, es ist christliche Kunst, Ihr Hörspiel? Im erweiterten Sinne schon, ja. Oder es ist eine, die über die christliche Ikonografie in Anführungszeichen frei verfügt, ohne sich im Sinne einer Lehrmeinung absichern zu müssen. Aber wie frei man da sein kann, zeigt ja schon Hieronymus Bosch, wo viele ja gedacht haben, das sei Bilderstürmerei, Ikonoklasmus, das sei Gotteslästerung, was er macht. Aber das war ja auch über diese Bruderschaft, der er angehört, wie sein Vater ja auch, sehr legitimiert, das darzustellen, was er darstellt, ja. Und dieses absonderliche, abscheuliche, monströse, das findet man ja auch in Notre Dame in Paris, oben an den Giebeln oder in Wallfahrtsorten in Bayern. Ja. Da gibt es ja eine bestimmte Legitimation, auch seitens der katholischen Kirche in dem Falle, das absonderliche, monströse, das Böse darzustellen, um es zu bannen oder um dafür einen Ort zu haben. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich kenne auch die Kirchen quasi zum Teil als architektonischen Horrortrip aus meiner Jugend. Das ist ja, wenn man das vergleicht mit dem heutigen Kino, sind manche dieser Kirchen ja eben ein Horrorfilm. Das Apotropäische, das Bannende, das Böse soll mit dem Blick gebannt werden, in dem Sinne, dass man dann auch kein Böses tut. Das war ja sozusagen auch der pädagogische Aspekt davon. Ich glaube, viel interessanter für mich ist die Frage, wie man individuell damit umgeht. Weil man ist ja alleingelassen mit diesen Bildern. Ich meine jetzt nicht nur Bosch und Grünewald, sondern auch die inneren Vorstellungen, die inneren Bilder. Man hat irgendwann ein bestimmtes ausgeprägtes Bildbewusstsein, das man kaum noch kontrollieren kann. Und mit diesem Bildbewusstsein ist man ja in der eigenen Dunkelkammer alleine. Wie geht man damit um? Das ist ja die Frage. Natürlich, eine Form des Umgangs ist die Kultur. Kunst zu machen, ein Hörspiel zu machen, das dann auch Hörspiel Hölle heißt. Und da gibt es ja auch bestimmte autobiografische Züge in diesem Hörspiel, die dann wiederum bebildert sind. Ja. Ja, also Appropriation, Aneignung von etwas. Ja. Da müssen Sie mir jetzt noch ein bisschen mehr verraten. Wo ist eine Stelle, die deutlich autobiografisch ist? Naja, die ganzen Kreuzigungsfantasien, Darstellungen, die Funktion, also nicht nur in Bayern und in Schulklassen ist das Kreuz ja ein hochdiskutables Icon und gleichzeitig ein Folterinstrument sondergleichen, ja. Sondern auch bei mir im Elternhaus war das genauso, ja. Wir hatten einen von einem österreichischen Künstler handgeschnitzten Christus, also Corpus plus Kreuz, ja. Da fängt es ja schon an. Soll man die Schnitzkunst bewundern? Das habe ich mich immer gefragt, wie schön das gemacht ist, wie glatt das Holz ist. Und kann man dann abstrahieren von der letztlich ja ungemein physiologisch grausamen Darstellungsweise? Das ist ja oft so entkoppelt, das ist mir früh aufgefallen, nicht? Man hat da dann vielfach den Korpus weggelassen, damit man diese Dichotomie nicht hat. Einer physiologischen Versehrung bis zum Tod, das ist ein ewiger Prozess. Ja, wenn man einen geschnitzten Korpus hat am Kreuz und man schaut den an, der hängt ja ewig da. Diese Kreuzigung ist ja nicht mit Ostersonntag zu Ende, inklusive Auferstehung, sondern wenn man den im Wohnzimmer hat, dann hängt der immer da. Da ist Passionsgeschichte nonstop sozusagen. Und das waren Dinge, die mich als Kind auch nicht mit diesen Begriffen, aber das hat mich so fasziniert wie auch abgestoßen gleichzeitig. Und allein in diesen Momenten, in diesem kleinen Detail, da steckt etwas drin. Sagt Michael Lenz im Hörspiel Artmix. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Per Telefon und mit Hilfe einer App, die die Tonqualität verbessert. Nur ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung in den Alltag implementiert ist, ohne dass wir erkennen können, wie das funktioniert. Oder dass eben überhaupt Algorithmen an der Wirklichkeit mitrechnen. Zu solchen Veränderungen der Produktion von Kunst und Kultur später noch eine Frage an Michael Lenz. Zuerst jedoch einige Informationen zu seiner Person. Der Autor von Hörspiel Hölle, Schriftsteller, Musiker, Literaturwissenschaftler und Lautpoet, wurde 1964 in Düren in der Nähe von Köln geboren. 1987 kam er nach München. Von dort zog es ihn weiter nach Leipzig und Berlin. Am Deutschen Literaturinstitut der Leipziger Universität ist er bis heute Professor. Das Deutsche Literaturinstitut ist übrigens einer der wenigen Plätze hierzulande, wo literarisches Schreiben studiert werden kann. 2001 erhielt Michael Lenz den Ingeborg-Bachmann-Preis. Vorher hatte er Arbeitsstipendien in der Casa Baldi bei Rom und in der Villa Aurora bei Los Angeles. Zwei wichtige Kulturförderorte der Bundesrepublik. Für den Bayerischen Rundfunk entstanden schon früh Hörspiele. Viele eigene Stücke, aber auch Regiearbeiten und Bearbeitungen, zum Beispiel von Ferdinand Kriewerts Roman Rotor oder Uwe Dicks Sauwaldprosa. Eine Reihe mit 12 Stücken, 2012 war das. In der Artmix-Reihe Hashtag Kreativität will ich nun von Michael Lenz wissen, wie haben sich künstlerische Produktionsbedingungen verändert, zum Beispiel durch die Digitalisierung. In zwei antagonistische Richtungen. Das eine ist ja, dass man sagt, diese Digitalisierung leistet Hebammendienst, indem sie, ich sage jetzt was Hochtrabendes, den schöpferischen Modus auf die Hervorbringung dessen konzentrieren lassen kann, was hervorgebracht werden soll, sagen wir mal das Schreiben eines Buches oder das Hörspiel oder Musik, und alle Präliminarien, alle technischen Umstände, die da einfach nur Zeit fressen, dass die dann sehr beschleunigt werden können. Der Nachteil ist natürlich Zerstreuung, Überschwemmung. Man ist situiert in einem Reich der Beliebigkeit, des Vorgefertigten, des nicht mehr selber Hergestellten, sondern Übernommenen. Und so kann sich natürlich auch ein Subjektbegriff der Appropriation, des Zusammengesetzten, des Recycelten bilden, der allerdings selbst wieder eine neue Form des Ästhetischen ist. Das heißt also Re-Entry, um mit Luhmann dazu sprechen, der Begriff ist ja auch nicht von ihm, hieß in dem Sinne, dass die Medien gewissermaßen die Formseite ist, die wieder eingebracht wird in die Inhaltsseite. Und das kann man ja auch hören. Also wenn man Hörspiele heute sich anhört, mit rasend schnellen Wechseln und so weiter und so fort, mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, dann ist das eine, und zwar auf breiter Fläche verwendbar, eine ganz andere Geschichte als, sagen wir mal, noch die Rohr-Oratorio von John Cage. Ja. Ich will das jetzt gar nicht werten, was da künstlerisch besser ist oder schlechter. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich für meinen Teil, man muss die Gefahren erkennen, die das hat. Man kann schnell fertig sein mit etwas. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Während man sich vorher natürlich fast minutiös an einen Schnittplan und alles halten musste, damit man allein diesen mechanischen Aufwand schaffen musste. Das andere ist natürlich die Allgemeinverfügbarkeit, globale Allgemeinverfügbarkeit von Wissenshorizonten, von Wissensarchiven. Das hat den Vorteil, es ist plötzlich, man kann nicht so mehr mit so Pfunden wuchern, es ist abrufbar, es ist überprüfbar. Apropos Dissertationen, die gefaked sind, es ist überprüfbar, auch im Sinne von, auf welchem Material ist da recherchiert worden, sagen wir mal, im Roman schreiben. Das ist jetzt kein hervorstechendes Beispiel mehr, so wie die Bibliotheksszenarien noch bei Borges, die ja von Exklusivität, sozusagen von Kerzenschein und Unerlaubtem noch umtanzt waren. Auf der anderen Seite hat es zu einer Valorisierung des Analogen geführt. Ja? Als Techno aufkam, hat man schon gedacht, okay, jetzt ist hier die Musik komplett aus der Konserve, was ja insofern nicht richtig ist, als dass schon die Musik konkret von Schaeffer und Henry aus der Konserve war oder auch bei Hindemith schon nur die Plattenspieler die Instrumentalisten waren. Aber bei Techno kam plötzlich wieder das Analoge auf, das Theremin und so weiter, ja. Und, oder der Moog-Synthesizer, dann aber plötzlich auch analoge Geräte, die aus der frühen elektroakustischen Phase etwas so Charakteristisches hatten, dass das eben nicht zu digitalisieren war und dass man die Digitalisierung hörte und man wollte wieder auch das Live-Saxophon und nicht irgendwie das Synthi-Saxophon etc. Die Beispiele wären sehr vielfältig. Ich frage mich immer, braucht Kreativität Grenzen? Also Grenzen, um die dann zu überwinden oder als Art Spielregeln, um die Kreativität zu befördern? Ja, also ich bin ein großer Freund des Wortes Konzept. Das ist etwas, was doch sehr stark subjektgesteuert ist. Und natürlich kann man sich auch das Konzept noch vorfertigen lassen. Ja? Dann sind wir aber bald schon bei der Frage, was es ja auch gibt. Es gibt ja die Poesieautomaten. Roboter machen Kunst. Warum nicht? Aber die Roboter sind auch programmiert worden. Ja, also. Ja, das ist die spannende Frage. Ist die Kunst sozusagen das Handwerk? Handwerk also im Sinne jetzt von Ausführung, wirklich im wortwörtlichen Sinn, das Werk einer Hand. Und das kann natürlich ein Roboter, das kann eine Maschine. Oder ist die Kunst etwas anderes? Die Fragen hat ja auch Cage beschäftigt. Deswegen ist der ja im Sinne der Frage von Digitalisierung und eines kreativen Imperativs etc. oder einer globalisierungsfähigen Kreativität, die sich alle aus demselben Pool bedient, nationale Grenzen sowieso überwindend, aber auch interkulturelle Grenzen überwindend. Deswegen ist ja Cage interessant. Der hat gesagt, es geht um Entscheidung und Unterscheidung. Also er will ja Indeterminacy zu einer konzeptuellen Hauptkategorie machen, also befragt das I Ching. Er will die Entscheidung selbst gar nicht mal selber treffen, sondern er schaltet einen Spielmoment ein. Wie soll die Komposition aussehen? Was sagt das I Ching? Ja, das sind ja Fragen, die schon vorher von Cage schon auch selbst wieder Re-Entry in die Konzeption eingegangen sind. Wer trifft die Entscheidung? Und wer trifft die Unterscheidung? Das wäre für mich eine Minimalformel von Kunst. Was ist Kunst? Kunst wäre eine nach außen hin freie, nach innen hin notwendige Unterscheidung zu treffen. Die Frage ist dann, wer trifft die Entscheidung? Delegiere ich das? Treffe ich das auch nicht mehr? Oder unterscheide ich das? Braucht die Kreativität Grenzen und dann beim Hörspiel Hölle zum Beispiel, dass alle in einem Studio sitzen? Oder dass die also Musiker in ein Studio gehen und sagen, wir gehen jetzt 3 Tage ins Studio und dann ist die Platte oder der neue Release fertig? Der Freiflug der Fangfragen fischt im Trüben. Der kann gar nicht sehen, ob etwas im Becken ist oder nicht. Ich brauche das Prokrustesbett. Ja. Ich brauche ein enges Korsett. Ich brauche auch Spielregeln. Und im besten Sinne erschaffe ich mir die selber, natürlich. Nur auf diese Art und Weise kann das Ergebnis überraschender sein. Ich will auch eine Stimme hören. Das sind ja keine professionellen Sprecher, mit denen ich gearbeitet habe. Ich arbeite bis auf wenige Ausnahmen nie mit professionellen Sprechern, weil die ihre eigenen Social Markers und Nicht-Kontrollierbarkeiten mitbringen und weil deren Stimme nicht so in dem erwartbaren Horizont des Ästhetischen geformt ist. Selbst die Stimme verrät Herkunft und verrät etwas, was nicht kontrollierbar und determinierbar ist im Sinne des Textes, aber im Sinne des Auditoriums, das ein Hörspiel liefert, gehört genau dieses Gebrochensein von Stimme, dieses Nicht-Professionelle dazu. Dieser Ausdruck ist integraler Bestandteil des Textes. Das wäre gewissermaßen meine Freiheit, Leute zu haben, die eben nicht bekannt sind aus Funk und Fernsehen und die nicht eine Rollenstimme haben, sondern die sich gewissermaßen selber sprechen. Das ist gleichzeitig aber eine Regel. Das ist eine Regel, ja. Ich glaube, es ist sogar noch etwas mehr, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, etwas neu zu machen. Wenn ich es mit professionellen Künstlern, Künstlerinnen zu tun habe, dann habe ich ja auch immer den Ballast dieses Professionellen, also diese Berufsregeln, die da ausgeführt werden. Und wenn ich das verlasse, dann kann doch auch viel eher was Neues entstehen. Oder ist das jetzt zu kurz gedacht? Im negativen Sinne müsste man sich ja an der Patina einer professionellen Stimme erstmal abarbeiten. Man müsste da sich den Weg freischaufeln, wie einen Tunnel durch ein Bergwerk, dass man alles das und das und das und das, was man von da und da und daher schon zu Genüge kennt, nicht haben will von dieser Stimme. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Ja. Je bekannter die Stimme ist, desto stärker ist die wie ein akustisches Palimpsest belegt von Schichtungen sozusagen, wenn man es jetzt mal ordentlich formuliert, von Schichtungen des Vorhergemachten, für die diese Stimme prototypisch steht. Und das kann ich für meine Hörspiele halt nicht gebrauchen. Mich interessiert nicht, dass jemand intonationstechnisch einen Text wunderbar fein ausgelotet mit noch auch einer Feinziselierung der Nebenbetonung, was an sich natürlich wertvoll und interessant ist, das stelle ich ja gar nicht in Abrede, zu betonen weiß, sondern ich brauche eine Stimme, die immer wieder ihre eigene soziale Biografie mit einspricht, ohne es zu wissen. Ich brauche etwas in der Stimme, was nicht Text ist, sondern was Körper ist und Mensch. Ja, Sie haben mal gesagt, dass in der Stimme war das, dass das ja auch eine Art Gefäß ist, ein Gefängnis, aus dem man nicht rauskommt, dass die Stimme immer auch die Herkunft verrät. Zitiere ich Sie da richtig? Ja, das ist ja auch als überzeugter Erzrheinländer ist das ja auch gut so. Ja. Es gibt natürlich Leute, die wollen das verleugnen, die dann rot anlaufen, wenn man sagt, sie kommen aus dem Siegener Kreis. Ja, das wollen die nicht haben. Ich will das haben. Das ist ja eine Sprache auch in der Sprache. Und das ist ja schon eine Geschichte. Jemand redet, egal was, es ist eine Geschichte. Wenn Karl Valentin und Liesel Karlstadt sich beim Teppich klopfen, auf kaum mit Buchstaben zu reproduzierende Weise beschimpfen, ist allein der Akt des Beschimpfens eine Geschichte. Sagt Michael Lenz, Autor des Hörspiels Hörspiel Hölle. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für unser Gespräch. Danke auch. Das war der Hörspiel Artmix. Unsere Reihe Hashtag Kreativität, dieses Mal mit Michael Lenz. Aus Anlass der Ursendung seines Hörspiels Hörspiel Hölle. Das finden Sie im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks zum kostenlosen Download unter hörspielpool.de.